是谁搞的大马子毛奶虽然被脸色很害得太给耍无泪 It's like the mind of man I just can't go again Come on my let's okay 要别把烂了我算太太太是谁搞的大马子毛奶虽然被脸色很害得太给耍无泪 It's like the mind of man I just can't go again Come on my let's okay 要别把烂了我算Meine MyPhone, Schreibtisch, wieder mal einen neuen Song Walla Bruder, geh du, schau mal Chai holen Es wird wieder mal ein mieser Ohrwurm Du willst mir nicht wieder Pech, mein Lieber, da ist der NS wieder Ich bin Champions League Während ich gerade am Machen belache Ich mit, weil die Jungs hier am Lachen sind Sie pissen sich weg, ich weiß, sie haben recht Weil dieser Song bringt für mich Reggae in Trap Yalla, du Depp, alles ist hash, nie wieder gefälscht Ich trage die Givenchy-Jacke mit Pelz Ja, extra für mich hergestellt Yalla, du Depp Wenn ich gehe, komm ich back Auch wenn es dir nicht gefällt Sie machen Minus im Geschäft Während Meryl Lila schmeckt Ich bring Mama ein Geschenk Digga, was ist schon ein Band? Sag, was kostet diese Welt? Puh, ich zahl Cash Heute breche ich Rekorde, damals No Name Früher will ich hören, heute trag ich Rolex Ich sagte meinem Manager, wir können Gold gehen Come on, alles okay, ja wir ballern los Heute breche ich Rekorde, damals No Name Früher will ich hören, heute trag ich Rolex Ich sagte meinem Manager, wir können Gold gehen Come on, alles okay, ja wir ballern los Wieder ein Hit, ich bin immer fit, weil ich trink nur mein Drip Das ist der Shit Digga, wo ich ergeb, ist gefährlich, bin die L Schrei mir hell, du siehst Zoomies, Flubies, will ich haben Kill Straßen in nem schwarzen Feller, die fahren Bin der Pate mit 18, 8K, Nachtleben, fickt mein Kopf Hol mir deine Gag, es macht Klick, es macht Bang Ja, der Bella nennt mich Chef, scheiß das ganze Land mich gelb Bin der Motherfucker, Hapai, Sakat, Rafa, ja ich baller, baller So wie Mohammed Salah, Walla, ich bin so anders für dieses Game Danke für Hate Wenn ich gehe, komm ich back, auch wenn es dir nicht gefällt Sie machen Minus im Geschäft Während Meryl Lila schmeckt Ich bring Mama ein Geschenk Digga, was ist schon ein Band? Sag, was kostet diese Welt? Puh, ich zahl Cash Heute breche ich Rekorde, damals No Name Früher will ich hören, heute trag ich Rolex Ich sagte meinem Manager, wir können Gold gehen Come on, alles okay Ja, wir ballern los Heute breche ich Rekorde, damals No Name Früher will ich hören, heute trag ich Rolex Ich sagte meinem Manager, wir können Gold gehen Come on, alles okay